die marxistische Parole. Proletarier aller Länder, vereinigt euch, ist nichts anderes als der Versuch, innerhalb der einzelnen Staaten und ihrer Völker jenen Rassenbestandteil nachzuspüren, die ohne weiteres seit Jahrtausenden miteinander verschmolzen sein können, deren Abgrenzungen aber auch heute für den tiefer Blickenden noch sehr deutlich sichtbar sind. Diese Erweckung der früheren Rassenkerle erfolgt aber keineswegs durch ein bewusstes, äußeres Sortieren der Völker nach ihren besonderen, sichtbaren physischen Merkmalen, als vielmehr durch die Einwirkung eines bestimmten geistigen Appells auf die dank einer analogen Veranlagung daraufhin entsprechend reagierende Rassenzelle. Die marxistische Lehre ist ein einziger Appell an einen rassenmäßig mehr oder weniger genau begrenzten Bestandteil fast aller Völker der Welt. Das tiefste Wesen und der Sinn des kommunistischen Prozesses aber liegt in dem Versuch, die aus verschiedenen Rassenkernen zusammengesetzten Völker aufzuspalten und den bisher politisch und weltanschaulich führenden Teil durch eine neue, in dem Fall jüdisch-internationale Herrenschichte zu ersetzen. Mit der Proklamation der beiden großen Sammelbegriffe Proletariat und Bourgeoisie versuchte die intellektuelle Führung der marxistischen Lehre die Aufspaltung unseres Volkes genauso wie die anderer Nationen in die großen wesentlichen Grundbestandteile herbeizuführen. Dieser Versuch war bis zum Jahre 1918 schon so weit gelungen, dass immerhin Millionen Menschen unseres Volkes bei Ausgang dieses furchtbaren Krieges an der Erhaltung des Reiches als dem sichtbaren Ausdruck der völkischen Einheit kein lebendiges Interesse mehr finden konnten. Der schon in den letzten Jahrzehnten sich immer mehr abhebende Kampf gegen die Traditionen unseres kulturellen Lebens, gegen die Ausdrucksformen unseres überlieferten künstlerischen Schaffens war nichts anderes als die Rebellion eines aus innerer folglicher Fremdheit diesen rassisch bedingten Kulturwerten innerlich und äußerlich verständnislos und fremd gegenüberstehenden, leider aber langsam immer mehr das große Wort führenden Untermenschentums bzw. seiner jüdischen intellektuellen Führung. Ohne ein solches allgemein gültiges und anerkannt weltanschauliches Fundament und einer in ihr verankerten autoritären Führung kann das deutsche Volk auf die Dauer keine Gemeinschaft aufrechterhalten.